Die mauretanische Nachrichtenagentur Al-Fatah berichtete am 10. August über das Skigelände Ma Xingyong in der DVJK. Darin hieß es, vor einigen Jahren sei in der DVJK das Skigelände Ma Xingyong neu errichtet worden. Dieses Resort, das unter der Leitung von Genossen Kim Jong-un gebaut wurde, besuchen viele Menschen im Winter und auch im Sommer und führen dort ein zivilisiertes und glückliches Leben.